1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Die Zeit vor der Zeit. Thank you. Volker Kriegel. Die Zeit vor der Zeit. Umfragen. Mich hat noch nie jemand gefragt. Aber was sollte ich auch groß sagen? Angst? Nein. Vor der Zukunft habe ich keine Angst. Da müssen Sie schon meine Großmutter fragen. Und die ist lange tot. Seit langer Zeit. Die kroch mit der Angst abends unter ihre Decke und wachte morgens damit auf. Angst. Meine Großmutter fürchtete sich vor dem Russen, wie sie immer sagte. Schon damals gab es sehr viele davon, die Russen. Aber wenn man aus den vielen Russen einen einzigen machte, dann hatte das die Wirkung, dass es noch viel mehr waren. Nie wieder Krieg, sagte sie immer, obwohl sie fest glaubte, der Krieg käme zurück. Und wenn sie mal so richtig verzagt war, gab sie mir 5 Deutschmark. Verbunden mit dem Hinweis, sie könne das Geld ja eh nicht mehr ausgeben. Ihre Angst also war mithin mein Geld. Und wer Geld hat, und seien es auch nur 5 Deutschmark, der hat auch Zukunft. Meine Angst war eine ganz andere. Großmutter, erzähle bitte von früher, bat ich sie immer. Und das tat sie dann auch, die alte Frau. Sie ging zurück bis zu der Zeit, wo sie als junges Mädchen noch auf Wiesen den Schmetterlingen hinterhergelaufen war, weil sie glaubte, das seien verwunschene Prinzen. Mir reichten ihre Erzählungen nicht. Was war davor? Fragte ich immer. Wie war das mit der Zeit vor deiner Zeit? Darauf wusste sie keine Antwort. Und das machte mir Angst. I feel you, a deep echo in me, a strong appeal for that mystery. I know you know. Cause I feel you. I won't say why we met. It sounds too loud. I know you know. Fear is knocking on all doors. And love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard for love. There's no reward. I feel you. A deep echo in me. A strong appeal. For that mystery, I know you know. You are the prisoner, and you are the god. You are the one who constructed the path, and despite this protection, you still end up scarred. 'Cause vor der Zeit. Pardon, aber Dieter Bohlen, Nena Kerner, The Bossos, Sarah Connor und wie sie alle heißen. Ich kenne diese Castingshows mit all ihrem Tamtam, aber ich schaue sie mir nicht an. Aus purer Angst. Angst? Nicht vor den Personen, nein, Angst vor dem, was diese Leute sagen. Man hat es mir ja berichtet und selbst da schon wurde ich kreidebleich. Du hast mich voll abgeholt. Mit diesen Worten werden und wurden nach allem, was ich weiß, die künstlerischen Darbietungen der Kandidaten bedacht. Mich packt das nackte Grauen bei der Vorstellung, ein Sänger könne mich mit Hilfe seiner Musik abholen. Es ist abenteuerlich, abstrus und absurd, welche immer neuen Handlungen in Zusammenhang mit Musik so einfach so in die Welt gesetzt werden. Und das Allerschlimmste daran ist, ja zum Teufel, Musik ist Handlung. Sie beginnt, sagen wir, beim Punkt A, geht über B und C und endet schließlich beim Punkt D oder meinetwegen auch I. Sie bewegt sich in der Gegenwart, sie weist in die Zukunft und erzählt aus der Vergangenheit. Es ist müßig geradezu, hier nun aufzuzählen, was sie alles vermag. Musik ist so ein richtiger Alleskönner. Holt uns ab, packt uns, wirft uns in die Luft und so weiter. Tut dies alles aus einem Grund. Sie will unsere Nähe, die Umarmung, die Berührung, der Kuss. Stopp! Irgendwann wurde mir klar, es gibt da auch diese andere Musik, gewissermaßen Ton und gänzlich bewegungslos, farblos und karg. Musik mit der Anmutung eines alten, verwunschenen Gehöfts, weit draußen vor den Toren der Stadt im tiefsten Dickicht des Waldes, dessen Inneres seit Ewigkeiten niemand mehr betreten hat und nun, wo wir zaghaft die Füße über die moosbewachsene Schwelle des Hauses setzen, sehen wir, alles steht still, scheint so noch am Platz wie früher als früher, in der Zeit vor der Zeit. Da packt mich die Angst. Everything is tragic. It all just falls apart. But when I look into your eyes, it pieces up my heart. If I only had an answer to put it all to bed, I wish sometimes I could take back for you. Zeit vor der Zeit. Der Amerikaner Calvin Johnson, den wir gleich hören werden, schreibt Songs, schreibt Musik, die steht. Steht wie die verstaubte Wanduhr inmitten eines verwunschenen Gehöfts weit draußen im tiefsten Dickicht des Waldes. Es ist, als berichte er, ohne auch nur den leisesten Anflug persönlicher Erschütterung von Dingen, von Geschehnissen aus der Zeit vor der Zeit. Die sind nicht mehr veränderbar. Da kann der Künstler sich noch so recken und strecken, da reicht er nicht heran und auch wir nicht. Gelegentlich betrete ich die Wohnungen von Freunden und bleibe unvermittelt stehen vor einem Bilderrahmen, hinter dessen Verglasung ich einen merkwürdig gezeichneten Baum entdecke. Namen, nichts als Namen stehen da um den Stamm, die Äste, die Zweige, ja, sogar die Blätter herumgeschrieben. Ah, ein Stammbaum, rufe ich dann bewundernd aus, und der Eigentümer der Wohnung eilt sofort herbei und zuckt interessanterweise ein wenig entschuldigend die Schultern. Du musst dich doch nicht entschuldigen, denke ich, sage es aber nicht, denn ich ahne, dieser Mann hat Angst. Er fürchtet sich vor der Zeit, vor der Zeit, und glaubt, mit einem Stammbaum könne er diese Zeit vor der Zeit seiner Ahnen so weit nach hinten rücken, dass sie ihm schlicht und ergreifend aus dem Bewusstsein gerät. Nein, das kann nicht gelingen. Ich versuche, das Thema zu wechseln, spüre das Grauen, wie es den Raum erfüllt, sehe seine Partnerin, wie sie mit sorgenvoller Miene an uns herantritt, und mache irgendeine Bemerkung bezüglich ihrer Augen in ihre Richtung. Your eyes, deine Augen, sage ich, und bevor auch nur irgendjemand glaubt, daran knüpfe sich nun eine spielerisch-romantische, schwärmerische Aussage weit gefehlt. Das, was ich sage, klingt am Ende wie aus einer Zeit vor der Zeit. Your eyes, are they green or are they gray? I was too startled to notice when I had the chance to notice your bangs all curly brown. Cover your eyes half the time. Why not, why not, why? Volker Kriegel. Die Zeit vor der Zeit. Niemand kennt sie, niemand war da. Und wer darüber berichtet, hat seine Informationen aus, sagen wir, zweiter Hand. Da bleibe ich kühl, kein Gefühl. Wie Anna und das Unbekannte. Kein Albumcover erregt derzeit so sehr meine Neugier wie das der in Berlin lebenden Sängerin und Pianistin Dylan, die in einem Meer aus Blautönen, einem Meer, einem Gewässer wohl, seitlich zum Betrachter stehend, den Kopf ein wenig gewendet hat, so als suche sie den Blickkontakt. Doch ihr Gesichtsausdruck wirkt merkwürdig unbeteiligt. Mit ihren Augen sieht sie durch mich und jeden anderen, der sie betrachtet, glatt hindurch. Was ist? Was soll sein? Bestenfalls dies scheint sie zu fragen. Mit geschlossenen Lippen und einer leicht nach oben geschobenen Kinnpartie, die sie, Dylan, am Ende gar ein wenig patzig erscheinen lässt. Was willst du? Eine Einladung, ganz ehrlich, sieht anders aus. Die Kritiken zum Album schwanken nach allem, was ich bisher gelesen habe, zwischen Zuständen der Marke euphorisch begeistert, zumindest wohlmeinend. Zwischen den Tönen, den Akkorden auf dem Album, läge eine gespenstische Stille. Wäre da nicht ihre Stimme, Dylans Stimme, die freilich im Zustand des eher Zerbrechlichen, des Zaghaften verbleibt und so nicht ansatzweise Anstalten unternimmt, hier irgendetwas zu kaschieren, übertünchen zu wollen. Nie beugt sich diese Musik vor oder herab, bereit zur Umarmung, zum Kuss. Sie bleibt auf Distanz. Jeder Ton steht da, wo man ihn erwarten darf. Wie ein Möbel in einem verwunschenen Gehöft weit draußen im tiefsten Dickicht des Waldes. Steht und steht und steht. Es ist im Wortsinn ein trostloses Album. Eins also ohne Berührung, ohne Nähe, ohne den Willen zur Bewegung. Ich krieche ängstlich in die Songs hinein und hoffe auf das nur halbwegs vernehmbare Ticken einer Uhr. Aber da ist nichts. The Unknown, das Unbekannte. Kunstmusik, so nennt es das Feuilleton. Ich nenne es ein Album aus der Zeit vor der Zeit. Forward. My train of thought derailed, heading nowhere. A place in time where ends meet, who'll guide us there? When the longing goes, minds take hold, hands unfold, and let go, moving forward, forward, forward, forward, move forward. Zeit vor der Zeit. Am 19. April, in knapp 3 Wochen also, präsentieren zahlreiche Schallplattenläden erneut eine erkleckliche Anzahl sogenannter Raritäten auf Vinyl. Nicht wenige davon eigens für diesen Tag, den 19. April, produziert. Den Record Store Day 2014. Das finnische Exportbüro Music Finland, eine Art staatliche Institution zum Zwecke der Unterstützung finnischer Musik im Ausland, trägt zu diesem Tag auf sehr ungewöhnliche Art und Weise bei. Nahezu alle am Record Store Day beteiligten deutschen Plattenläden werden vermutlich eine sogenannte 10-Inch anbieten können, die auf Initiative des Music Finland Büros hin entstanden ist. 5000 Exemplare dieser 10-Inch gibt es. Jedes einzelne Exemplar ist kostenlos. Die insgesamt 6 Musikbeiträge darauf stammen von den Satellite Stories, Nöf, The New Tigers, Jaco Aino Kalevi, Beast Milk und Mirel Wagner. Ihr kommendes Album wird Mirel Wagner schon bald auf dem Seattle-Kult-Label Sub Pop veröffentlichen. Der hier gleich folgende Song der Finnin mit äthiopischen Wurzeln stammt aus ihrem Debütalbum, gleichnamig, erschienen bereits 2011. Zu jener Zeit ging Mirel Wagner mit der Death-Metal-Band Ghost Brigade auf Tournee. Man mag das kaum glauben, aber in Finnland regiert in musikalischer Hinsicht die Zeit vor der Zeit wie nirgendwo sonst. Hier nun, gleich im Song, geht es ums freihändige Fahrradfahren. Mirel Wagner singt: Ich bin mit meinem Fahrrad jeden Tag die staubige Straße vorm Haus rauf und runter gefahren. Schau mal, Mutter, ganz ohne Hände, freihändig. Ich sehe die gebrochenen Strahlen der Sonne durch die Bäume hindurch. Ich bin glücklich, der Fahrtwind, ich bin so schnell. und sehe keine Gefahr. Schau, Mutter, keine Hände, ich fahre freihändig. Been riding my bicycle all day long. Up and down the old dusty dirt road. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Sun filter through the trees. I am happy. Feel the wind and the speed. Can't see the danger. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Look, mother, no hands. Die Zeit vor der Zeit. Vor kurzem erreichten mich 3 CDs, randvoll mit finnischer Musik aus den Bereichen Pop, Indie und Metal. Knapp 60 Bands also, auf CDs mit vermutlich mächtig limitierter Auflage. Initiator des Ganzen? Das Exportbüro Music Finland. Die gerade gehörte Mirelle Wagner freilich suche ich im Booklet der CDs vergeblich. Musik von ihr und einer ganzen Reihe weiterer von mir derzeit mächtig favorisierter Acts aus Finnland? Fehlanzeige. Nun ist Finnland, wir alle wissen das, ein schon recht überschaubar großes Land mit Bands. Wie häufig ist mir das nun schon aufgefallen, die sich offensichtlich allem und jedem entziehen können. Auch, wie in diesem gut gemeinten Fall, bester Unterstützung. Sie kommen, sie gehen, sie schweigen für Jahrzehnte, sie kennen ganz offensichtlich Ebenen zwischen den Zeiten, wo sie ungestört ihr Dasein fristen. Die in diesem Zusammenhang vielleicht abenteuerlichste Band hört auf den Namen Hex Vessel. Ihren Musikstil bezeichnen die finnischen Musiker als Forest Folk, als Waldfolk also. Nicht, dass sie ihr aktuelles Album Iron Marsh eben dort in einer Hütte oder sonst wo aufgenommen hätten, nein. Die Abseitigkeit des Bandsounds soll vermutlich so einen Namen bekommen. Ich persönlich jedenfalls finde dieses Album, auf dem sich auch eine Yoko Ono Coverversion befindet, ungeheuerlich, einzigartig, allem zuwiderlaufend, was diese Zeit hier so mit sich bringt. Es ist ein Album aus der Zeit vor der Zeit. Freilich, Angst flößt es wohl kaum ein. Und das wiederum beunruhigt mich umso mehr. Yeah. lives with bear-skull pines and gophers, primal ancestors, sons of an older cosmos. Memory tree, remember me when I am under the ground. Beyond the aspen's roots I see wisdom centuries old abound. Forests as graves of gods spoke, speaking through spores and the kernels of the oak. A mirror fence's unhusked debris, mummified maps with no explanatory key. Made from the death of an exploding star, what wonders more than they are? Redestroyed to find secrets in their ruins, where those who listen are transformed into magicians. Enthroned by the great highway's grin, the question we receive is the answer we put in, as we hurl ourselves to the gates, oblivious to our presence, but bound to our fates. vor der Zeit. Calvin Johnson hat sich anlässlich eines Konzerts im Kölner Club Gebäude 9 mal zu einer seiner Vorlieben geäußert. Er liebe es, sagte er, im Zug ein Buch zu lesen und dieses dann, kurz vor dem Erreichen der letzten Seiten, einfach dort liegen zu lassen, ohne Buch also aus dem Zug zu steigen. So könne er in der Zukunft stets überlegen, wie es damals womöglich hätte ausgehen können. Ein genialer Brückenschlag also zwischen der Zeit nach der Zeit und jener davor, der Zeit vor der Zeit. Ob die Angst vor der Zeit vor der Zeit womöglich so verschwindet, geht? Ich habe mir fest vorgenommen, es auf diese Art auch einmal zu versuchen. Doch mit welchem Buch? Darüber muss ich mir noch klar werden. Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Like anything, like anything worth doing, the plot is difficult. The voice is low, you are an idiot. Explored the written word, but now that you see nakedness, will you see the good in everyone? Singing for strangers, am I singing for strangers? Am I singing for strangers? When strangers sing these harmonies, the eyes are wide in discovery. So I eat peaches in the afternoon. Serenade old men on the balconies. I gave up on trying to pin it down. Am I singing for strangers? Am I singing for strangers?